Tu du es. Tu du es. Komm, tu es jetzt. Tu es. Ich tu es. Am Anfang war das Telefon. Ich saß grad in der Bar. Da war Lippi an der Strecke. Ich weiß der Teufel woher. Der wusste, wo ich war. Klar. Und er spricht ganz schlicht. Komm sofort raus, da hat einer dein Auto angemalt. Ach was. Und ich fiel vom Hocker, blass aber locker. Und hab in der Wut die ganze Bar bezahlt. Wenn mir eine Frau so richtig gefällt, dann bin ich komplett auf Liebe eingestellt. Und mir geht's genau um die gleiche Frau, die auch Jürgen so gefällt. Ich ran in den Saloon und denk mir, reißt der Strick her. Wieder vor mir da, als ob nichts war. Mit dem Arm um die Dame. Wie war doch gleich der Name, sagt er nur. Ich bin heute mit dem Hubschrauber da. Für uns geht das wie Wiesel. Immer am Ball. Wir halten uns immer locker. Immer am Ball. Wir stürzen auch locker vom Hocker. Immer am Ball. Und alles ist immer der Hals. Doch am Ende steht es wieder 1:1. Immer am Ball. Wir halten uns immer locker. Immer am Ball. Wir stürzen auch locker vom Hocker. Immer am Ball. Und alles ist immer der Heiz. Doch am Ende steht es wieder 1:1. Hier, Alter, hör mal zu. Immer am Ball. Können Einschaltquoten eigentlich schwimmen? Wieso? Sinken deine? Immer am Ball. Jeder hat Befahren zu sein Rezept. Ich versuche es mit Tanzen, ihren Jürgen lieber Steff. Doch was überhaupt nicht klappt mit dem Konzept. Dann denke ich an zu Hause und schon bin ich wieder froh. Guckst du weg von den Flecken, ist die Prinzessin weg. Doch sie tanzt dafür mit dem Buddy vor der Tür. Was bleibt, ist eine Rechnung mit einer riesigen Zahl. Wir hatten beide keine Chance, es war Damenball. Aha, na klar, ist ja auch egal. Wir beide sind trotzdem eine Wahnsinnscrew. Wir kochen alles ab und wir rollen alles auf. Durch meinen Charme und deinen neuen Schuh. Ein L, ein I, ein P. Glaube mir, dass das die Werbung ist. Ein K, ein A, R, M und I. Ohne das bin ich nie dabei. Für uns geht das wie Wiese, nur Wiese, nur Wiese. Immer am Ball. Wir halten uns immer locker. Immer am Ball. Wir stürzen noch locker vom Hocker. Immer am Ball. Und einer ist immer der Heiz. Doch am Ende steht es wieder 1:1. Locker!